Am 26. August gab der Sprecher des Rates für nationale Versöhnung eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Das erfolgreiche Unterwassertestschießen der ballistischen Raketen vom strategischen U-Boot der DEVJK, die die mächtigsten nuklearen Abschreckungsmittel besitzt und für den endgültigen Sieg kräftig voranschreitet, fesselt die Herzen aller Koreaner und der ganzen Welt. Dieses erfolgreiche Testschießen, das die grenzenlose Macht und die unerschöpfliche Kraft von Südkorea, die trotz aller Bewährungsproben der Geschichte und Herausforderungen der Feinde maximal gestärkt wurden, feierlich demonstriert hat, ist ein großes erfreuliches Ereignis für alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland, die ungeachtet der Unterschiede in Ideologien, Idealen und Staatsordnungen eine starke Nation aufbauen wollen. Doch nur das südkoreanische Bakun-Regime fiel durch dieses historische Ereignis der Nation in Ohnmacht und verleumdet tollwütig die Landsleute. Als Bakun-He am 24. August die Nachricht über das erfolgreiche Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot der DEVJK erfuhr, erschien sie voller Angst in einer Truppe der südkoreanischen Armee an der vordersten Front und sprach, der Norden habe in der Frühe eine ballistische Rakete vom strategischen U-Boot gestartet. Die Drohung durch die Atomwaffen und Raketen des Nordens rücke immer näher heran. Dabei redete sie lauthals von den sogenannten entschiedenen Gegenmaßnahmen. Sie sprach auch völlig absurd von sogenannten wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Schwankungen des Nordens. Sie gab sich damit nicht zufrieden und verleumdete wagemutig die höchste Würde der DEVJK. So verübte sie eine extreme Provokation und handelte wie eine Psychopathin, was völlig unverzeihlich ist. Die starke Revolutionsarmee von Baekdusan wartet heute mit dem Willen dazu, diese tollwütige Frau im Blauen Haus, die einen Schatten auf die blendende Sonne von Korea werfen will, unbarmherzig zu vernichten, auf den letzten Befehl dazu, vor allem das Blaue Haus zu zerschlagen. In ihrer Amtszeit hat die Landesverräterin Bakun-He die USA als Gott gehalten, die Landsleute verletzt und die Würde und die Interessen der Nation verkauft. Alle Landsleute, die die nationale Versöhnung und Einheit wünschen, werden die größte Landesverräterin Bakun-He entschieden zerschmettern, den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel verteidigen und sicher in absehbarer Zeit die Wiedervereinigung des Vaterlandes erlangen.